Maschinen bedenken, automatisch. Wir sind die Maschinen bedenken, systematisch. Wir sind die Maschinen bedenken, automatisch. Wir sind die Maschinen. Wir denken systematisch. Thank you.